exklusiv auf Traktor.de. Remix Shit, Oakstar, sure, was geht ab? 2006, ha? Huh? Ich gehe durch die Stadt, seh das Plakat, bleib stehen, denn das Wochenende naht, alles klar, Hip-Hop-Party am Start, Freitagabend erstmal zu den Homies vorglühen, viel zu früh, um jetzt schon loszuziehen, kurz nach 8 klack Tisch, das erste Bier rein, Beats aufgelegt, erstmal freestylen, Kollegen ziehen sich Weed rein, während wir an Beats feilen, ich packe meinen Rucksack, tue Stifte und Bier rein, auf dem Weg zum Bus, erstmal losgecheckt, schnell Stift und Dosen weg, denn der Bus kommt ums Eck, wie wack im Bus sieht keine, Tussi wirklich gut aus, meine Blase, die hat Druck drauf, also Fahrer legt den Fuß drauf, scheiße sieht der Bus aus, als wir ihn verlassen, schnell rüber zum Bütchen, nochmal Bier tanken, ich beginn langsam zu wanken, doch fühle mich gut, mit Baggy und Hut, schnell ab in den Zug, noch zwei Haltestellen und wir sind endlich da, ich staune nicht schlecht, nur Bling-Blings am Start, und jetzt wird mir klar, wo ich hier gelandet bin, meine Kinnlade fällt tief, als wird sie von einer Rampe springen. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Kann es denn sein, für das, was ich liebe, ist die Zeit um. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Kann es denn sein, für das, was ich liebe, ist die Zeit um. Jetzt sind wir vor dem Club, der sieht aus wie ein Palast. Egal, erstmal rein, just give a fuck. Als mich der Gedanke packt, mit den Klamotten kommst du nie rein. Was ich beim Türsteher bestätigt, klemm mein Glied ein. Die Ladies vor mir kichern, ich setz die Mütze gerade und folg der Barbie und Ken. Prada Maskerade, ist schon schade, keine bekannten Gesichter. Die sind bestimmt schon alle drinnen, da bin ich sicher. Der Türsteher sagt zu mir, tu die Mütze in den Rucksack. Ich frage mich gerade, was sich bei ihm da lockert und flüster vor mich hin. Kleiner Motherfucker, ach, ist mir jetzt egal. Ist heute nicht der erste Schocker, das ist ein Hip-Hop-Party und nicht der Opernball. Der Veranstalter hier hat doch den Oberknall. Ich geh jetzt erstmal das Klo bemalen und ich entdecke fast gekleinte Wände. Ich zerschlag jetzt das Debakel und schlag dick über die Stränge. Jetzt erstmal zur Bar. Ein Bier, zwei Tequila macht der Barkeeper klar. Ich trinke schnell aus und dreh mich zum Parkett. Von dem, was ich da sehe, wird mir auf einmal schlecht. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Kann es denn sein, für das, was ich liebe, ist die Zeit um. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Kann es denn sein, für das, was ich liebe, ist die Zeit um. Auf der Tanzfläche sich das Ausmaß der Katastrophe, was da los ist. Nur Goldkettchen, Hilfiger am Start, die meinen, die wissen, was dope ist. Ich werd bekloppt, man, ihre Tanzschritte machen sie zu MTV, warum Robotern. Hip-Hop ist Schrott, man. So wie ich das sehe, die Musik, die sie hier spielen, Nelly, PDD und Missy E, 50 Cent, Andro Berlin, Sido und Nerd, alles weaker Scheiß, der in die Tonne gehört. Es stört mich, dass der DJ MP3s auflegt, dass auf dem Plakat allein schon DJ steht. Das ist weak, denn Oldschool Beats und Scratchings können auf eine Hip-Hop-Party wie beim Wrestling die Tacklings. Ich werd nun in mein Bett gehen, zwar ist es früh, doch macht mich dies hier müde, also werde ich ziehen auf dem Weg zum Bus. Denke ich nach, bin ich zu konservativ, find keine Antwort, ich schlaf. Ein wiedermals, werd erst wieder geweckt, als Kollegen vor mir stehen, wir sind wieder komplett. Alles ist perfekt und wir ziehen durch die Stadt, die ganze Nacht, alles ist wie früher und mein Herz lacht. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Kann es denn sein, für das, was ich liebe, ist die Zeit um. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Zwischen Szene und Kultur gibt's halt ne logische Teilung. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Kann es denn sein, für das, was ich liebe, ist die Zeit um. Hip-Hop ist nicht mehr das, was mal war. Hip-Hop, nur noch Bling-Bling, Bla-Bla. Hip-Hop, nur noch ne Modeerscheinung. Zwischen Szene und Kultur gibt's halt ne logische Teilung.